Wissenschaft im Brennpunkt. Es ist früher Morgen in der Stavanage Bay an der Nordwestküste Schottlands. In der wolkenverhangenen Bucht liegt das Forschungsschiff Seal Mara vor Anker. Drei Meeresbiologen in orangefarbenem Ölzeug gehen an Bord. In europäischer Mission stechen sie in See. Ziel ist eine Lachsfarm, eine von vielen an Schottlands zerklüfteter Nordatlantikküste. Wie in den Fjorden Norwegens hängen hier überall die Käfige in den Buchten. Dazu kommen Austern- und Muschelfarmen, sogar der Dorsch wird in Netzkäfigen gemästet. Die jahrzehntelange Ausbeutung der Meere hat den Fischgründen zugesetzt. Rund 75% der kommerziell genutzten Bestände sind überfischt oder von der Überfischung bedroht. So boomt die Fischzucht wie keine andere Tierzucht weltweit. In Schottland ist die Aquakultur nach dem Öl zum bedeutendsten Wirtschaftszweig geworden. Aber auch zu einem ökologischen Brennpunkt. Fischen im Trüben. Die Zukunft der Meeresfarmen. Eine Reportage von Maren Schibetzky. Während die Seal Mara durch leichte Wellen an der dünn besiedelten bergigen Küste entlang schippert, bereitet an Bord der Schotte Tom Nickell einen Metallgreifer vor. Wir werden heute die Probennahme abschließen. Wir nehmen Proben vom Meeresgrund, um die Lebewesen zu untersuchen, die dort leben, und wählen dafür verschiedene Abstände zur Fischfarm. Bereits den vierten Tag steuert das Forschungsschiff die Lachsfarm der Scottish Sea Farms Company im Loch Carron an. Für die Meeresbiologen ist die Farm Forschungsobjekt, wie 12 weitere Unterwasserfarmen an Europas Küsten. Erstmals soll ein einheitliches Know-how entwickelt werden, um Umweltbelastungen, die durch Aquakultur entstehen, vom Nordatlantik bis zum Mittelmeer vergleichen zu können. Das Sammeln von Sedimentproben am Meeresgrund gehört dazu. Gleich neben einer roten Boje versinkt der Metallgreifer im Meer. Die Boje markiert 75 Meter Entfernung von der Lachsfarm. Nach wenigen Minuten fördert er eine sandige Probe vom Grund ans Tageslicht. Okay, that's good. 80%. 80%? Yes. Exkremente und Futterreste der Lachse fallen oft direkt durch die Netzkäfige und lagern sich am Grund ab. Der Meeresboden wird zugeschissen. So drastisch drücken Umweltschützer die Situation seit Jahren aus. Eine Lachsfarm mit 200.000 Fischen soll so viel Abwasser wie eine Stadt mit 20.000 Einwohnern produzieren. Tom Nickell öffnet den Greifer, wirft einen ersten Blick auf die Probe und riecht daran. Das ist ziemlich sauber. Da ist nicht viel organisches Material drin. Es ist leicht bräunlich, schlammiger Sand, ein paar Muschelstücke, nicht viel Ton. Es sieht ziemlich sauerstoffreich aus, es ist nicht schwarz. Soweit ist es in Ordnung. Am Vortag hatten die Wissenschaftler direkt an den Netzkäfigen Proben genommen. Die sahen anders aus. An den Käfigen war alles dicht mit organischem Material bedeckt, sehr schwarz, ein starker Schwefelgeruch, eine Menge Fischfäkalien waren drin. 25 Meter weiter ist es dann sauber. In welchem Zustand der Meeresboden ist, lässt auch Fischfarmer Rab MacDonald nicht mehr gleichgültig. Er managt die schottische Lachsfarm im Loch Carron. Insgesamt 30 Leute arbeiten draußen bei den Fischen und in der Schlacht- und Verarbeitungshalle am Ufer. Über einen 200 Meter langen Steg gelangt Rab MacDonald zu seinem Motorboot. This area, this loch here is special in Europe, one of the few places in Europe that the little serpulid worms have built a reef. Loch Carron ist etwas ganz Besonderes, einer der wenigen Orte in Europa, wo Röhrenwürmer ein lebendes Riff um das Loch herum gebildet haben. Deswegen ist das hier ein Schutzgebiet. Früher haben wir unsere Farm hier im flachen Wasser der kleinen Bucht betrieben, wodurch das Riff gefährdet wurde. Wir haben also unsere Farm raus ins tiefere Wasser verlegt, weiter weg von dem Riff, damit es sich weiterentwickeln kann. Wegen des geschützten Riffs steht seine Farm unter strenger wissenschaftlicher Beobachtung. Alle 2 Jahre muss Rab MacDonald die Position seiner Netzkäfige verändern. So schreiben es die schottischen Umweltbehörden vor. Nur so kann sich der Meeresboden von den Abwässern der Farm erholen. Wir haben 405.000 Lachse im Moment. Von 200 Gramm bis 700 Gramm schwere Fische. Noch sind die Lachse klein. Ihre Fäkalien halten sich in Grenzen. Erst vor wenigen Monaten kamen sie aus der Brut- und Aufzuchtstation ins Meerwasser. Ihre Schlachtreife erreichen sie mit 3 Jahren. Immer wieder werden Fischfarmer von Meldungen eingeholt, wonach Aquakulturfische belastet seien. Erst kürzlich entdeckten deutsche Lebensmittelchemiker der Universität Hohenheim erhöhte Werte von polybromierten organischen Substanzen im Fett von Meereszuchtfischen. Diese Stoffe stehen im Verdacht, krebserregend zu sein. Produziert werden sie von Algen, Schwämmen und Würmern, die verstärkt in Meeresbuchten zu Hause sind. Genau dort, wo sich die Netzkäfige konzentrieren. In letzter Zeit haben schottische Lachsfarmer viel gegen ihren schlechten Ruf unternommen, haben die Fischdichte in den Netzkäfigen drastisch reduziert. Denn verschmutztes Meerwasser und wenig Sauerstoff am Grund schaden auch ihren Lachsen. Antibiotika gegen Krankheiten gibt es angeblich nicht mehr. Stattdessen werden die Tiere geimpft. Die europäischen Verbraucher verlangen ein umweltfreundliches, gesundes Produkt. Greg MacDonald fährt mit seinem Motorboot hinaus zu den Netzkäfigen. Das Unternehmen hat kürzlich ein völlig neues Fütterungssystem in Betrieb genommen. Es spart Futter und verringert die Wasser- und Meeresbodenverschmutzung. Ein 4 Meter langes Fütterungsrohr ragt über der Wasseroberfläche in jedem Käfig. Jeden Tag benötigen diese Käfige, dieser hier, 250 Kilogramm Fischfutter. Größere Käfige 600 bis 700 Kilogramm, je nachdem, wie groß die Fische sind. Computergesteuert spuckt das Fütterungsrohr die Fischpellets ins Wasser. Die kleinen Lachse springen umher. Silbern glitzern sie in der Sonne. Die Fische füttern sich selbst mit diesem System. Sie signalisieren dem Computer, wenn sie Futter wollen. Red MacDonald ist stolz auf das System. Durch die gezielte automatische Fütterung sinken viel weniger Futterreste auf dem Meeresgrund. Bleibt dennoch etwas im Netzkäfig zurück, wird es vorm Absinken abgesaugt und zum Fütterungsautomaten zurückgepumpt. Der steht auf einer Meeresplattform unweit der Käfige. Kenneth Black sieht die schottischen Lachsfarmen auf einem guten Weg. Der Meeresforscher leitet im Stavanger Marine Laboratory die Forschungsgruppe für Aquakultur. Fishfarmers in Scotland have recently developed a very comprehensive code of practice, which covers the whole range of environmental interactions. Die schottischen Fischfarmer haben in letzter Zeit gutes Handwerkszeug entwickelt, um die Umweltschäden zu reduzieren. Die Mehrheit der Fischfarmer arbeitet damit. Sie wirtschaften auf einem höheren Niveau, als die Gesetzgebung es vorschreibt. At a higher level than the current level of regulation. So farmers in general are trying to operate not to the limit of the regulation, but above the level of regulation, which I think is a very good thing. Doch noch immer ist es zu viel, was Europas Meeresbuchten verkraften müssen. Gerade im Mittelmeerraum, wo die Hochburgen der Wolfsbarsch- und Doraden-Aquakultur liegen. Kenneth Black kennt die Verhältnisse in Europa sehr gut. Es gibt große Unterschiede zwischen dem Mittelmeerraum und dem Atlantik. Der Atlantik ist nährstoffreich, während der Mittelmeerraum, besonders der östliche, extrem nährstoffarm ist, zum Beispiel die Adria. Dadurch reagieren die Ökosysteme auch sehr unterschiedlich auf bestimmte Nährstoffeinträge aus den Fischfarmen. Seit 2005 leitet Kenneth Black das europäische Forschungsprojekt, mit dem das beste Know-how zur Erfassung von Umweltbelastungen durch Aquakultur gefunden werden soll. ECASA heißt es in Kurzform. 16 Forschungsinstitute aus 13 Ländern sind beteiligt. Bis Ende 2007 wollen sie Ergebnisse vorlegen. Die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten haben in letzter Zeit viele Projekte zur Aquakultur gefördert. One of the aims of ECASA is to assess which of the models and other tools and indicators that are out there. Eines der Ziele ist es, zu prüfen, welche Modelle und Methoden sind die besten. Welche bilden am besten die unterschiedlichen Gegebenheiten der verschiedenen Ökosysteme ab, die vom Mittelmeerraum, die der Atlantikküste? Wir wollen daraus einen Werkzeugkasten bauen, einen Leitfaden entwickeln für den Gesetzgeber und die Industrie, der sie in die Lage versetzt, einzuschätzen, an welcher Stelle Aquakultur vertretbar ist und die künftig zu überwachen. Die Forscher hoffen, dass so europaweit einheitliche Umweltstandards entstehen. Bisher existieren sehr unterschiedliche Gesetze und Regelungen zur Aquakultur in den Ländern. Ein unhaltbarer Zustand bei dem Wachstum der Branche, erklärt der schottische Meeresforscher Chris Cromie. Auch er gehört der Aquakulturforschergruppe im The Stavenage Marine Laboratory bei Oban an. In den letzten Jahren hat er Modelle entwickelt, die die Folgen der Aquakultur für den Meeresboden vorhersagen können. Die Software kann die Masse an Partikeln vorhersagen, die am Meeresgrund abgelagert wird, und welche Auswirkungen das auf den Meeresboden und das Leben dort hat. Einige dieser Modelle werden bereits auf der ganzen Welt eingesetzt, um vorherzusagen, wo sind die besten Plätze für Aquakultur. Farmers and by regulators to determine where the best sites are and where the worst sites are. Für Lachsfarmer Red MacDonald ist der beste Platz immer noch die gestützte Meeresbucht. Er besteigt eine Plattform im Wasser, von der aus die Netzkäfige per Monitor kontrolliert werden. Die Netze sind doppelmaschig geknüpft. Die kreisrunden Käfige haben 17 Meter Durchmesser. Von der Wasseroberfläche aus reichen sie 15 Meter in die Tiefe. Bei Stürmen stoßen sie in der Bucht schnell an ihre Belastungsgrenze. Das ist ein 300 Kilogramm schwerer Anker, der jeweils unter jedem Netzkäfig und zwischen den Netzkäfigen befestigt ist. Die werden regelmäßig durch Taucher kontrolliert. Das hilft uns, das Flüchten von Zuchtlachsen ins Meer zu verhindern. Die Farm hält stand, wenn Stürme und Wellen kommen. A good firm site that's not going to go anywhere, withstand storms, waves, everything. Die Zerstörung von Netzkäfigen und das Flüchten von Zuchttieren ist ein großes Problem mit dramatischen Folgen für die wildlebenden Lachspopulationen. Mit Sorge beobachtet Kenneth Black die Entwicklung, mit den Netzkäfigen aus den geschützten Buchten hinaus ins offene Meer zu gehen. Offshore sei die Zukunft, heißt es in der Aquakulturbranche. Die Farmen wollen sich des Abwasserproblems entledigen. Draußen auf dem Meer reißen starke Meeresströmungen Futterreste und Exkremente mit sich und verdünnen sie bis unter die Nachweisgrenze. Doch das Equipment für Offshore sei nicht sicher. Noch nicht. Das größte Problem ist, wenn gezüchtete Lachse flüchten und im Herbst die Lachsflüsse hochwandern, sie sich möglicherweise mit den natürlichen Populationen vermischen. Das führt zu einer genetischen Veränderung, die den natürlichen Instinkt der Lachse beeinflusst, die Flüsse zum Laichen hochzuwandern, in denen sie geboren wurden. In den USA und Kanada arbeiten Technologiefirmen und Forschungslabors an Equipment für die offene See. Sind die Hochseekäfige erst einmal sicher, wäre der Raum für Aquakultur grenzenlos. Visionen von frei flottierenden Netzen in Sporthallengröße existieren. Mit dem Golfstrom sollen sie quer über den Ozean treiben, während der Fisch seine Marktgröße erreicht. Alle Umweltprobleme der Meeresbuchten wäre die Branche los. Der deutsche Aquakulturforscher Uwe Waller vom Institut für Meereswissenschaften IFM Geomar in Kiel hält das für Augenwischerei. Es ist natürlich schön zu sagen, ich nehme den Netzkäfig aus der Bucht hinaus und bringe ihn in den freien Ozean. Das macht die Industrie auch mit anderen Problemen. Man verdünnt es einfach oder man macht es unmessbar. Trotzdem tragen wir immer noch dieselben Stoffmengen ein. Hier muss auch eine gewisse Ehrlichkeit einsetzen und eine gewisse sachliche Betrachtung der Systeme. Uwe Waller sieht ein großes Potenzial zur Lösung der Probleme in geschlossenen Kreislauffarmen. Als Leiter des Aquariums an der Kieler Förde forscht er seit 8 Jahren an einer leistungsfähigen Technologie. In der Wasseraufbereitungshalle des Kieler Aquariums werden täglich große Mengen Meerwasser gereinigt. Wasser der Typen Tropisch, Mittelmeer, Ostsee, Atlantik. Hier entstand die Idee für die weltweit modernste Aquakultur-Kreislaufanlage. Endlich ist die Aquakulturtechnik aus dieser Technik, die wir für die Aquarien benutzen, hervorgegangen. Das heißt, wir haben die Technologie, die wir seit über 30 Jahren für die Reinigung des Wassers in den Aquarien nutzen, nur so umgebaut, dass es eben dann auch für Aquakultur funktionierte. Was so einfach klingt, war harte Forschungsarbeit. Durchgeführt gemeinsam mit dem deutschen Elektroapparatehersteller Sander aus Uetze bei Hannover. Das mittelständische Unternehmen hat seine Wasseraufbereitungsanlagen in den großen Aquarien Deutschlands laufen. Der Markt ist begrenzt. Nun will das Unternehmen in die marine Aquakultur expandieren, erklärt zuversichtlich Geschäftsführer Martin Sander. Bestehende Kreislaufanlagen sind in der Regel Teilkreislaufanlagen, wo in einem hohen Prozentsatz Meerwasser noch durch die Anlage durchgeschleust wird. Also üblicherweise sind das Wasseraustauschraten von 40-60-80% pro Tag, sodass wir das für unsere Firma eigentlich schon gar nicht mehr als Kreislaufanlagen, sondern eher als Durchlaufanlagen betrachten würden, obwohl sie international schon als Kreislaufanlagen definiert werden. Die Kreislaufanlage, die Martin Sander unter wissenschaftlicher Beratung des Instituts für Meereswissenschaften Geomar in Kiel gebaut hat, besitzt eine Wasseraustauschrate von nur 1%. Nachdem sie erfolgreich als Prototyp im Kieler Aquarium gelaufen ist, steht sie jetzt als große Forschungsanlage bei der Firma Sander in Uetze. Das Bundesforschungsministerium fördert die Pilotanlage als bundesweit einzigartiges Aquakulturprojekt mit 500.000 Euro. Teile wurden bereits nach Vietnam für die Garnelenzucht exportiert. Im Versuchslabor der Firma sind die Bauteile der neuen Technologie zu besichtigen. Der Abschäumer, in dem Schmutzpartikel mit Hilfe von Luftblasen herausgefiltert werden. Die Biofilter, in denen Bakterien auf Füllkörpern das Wasser sauber fressen. Martin Sander hat die Bauteile so miteinander kombiniert, dass sie für die Aquakultur attraktiv sind. Es handelt sich im Grunde genommen um ein seit Jahren erprobtes Konzept, wo wir jetzt allerdings die Aufgabe hatten, die Energiekosten deutlich herunterzubrechen. Deutlich heißt mindestens um den Faktor 5 herunterzubrechen, weil wir die Energiekosten in der Aquakultur, in der Fischzucht, im Endprodukt Fisch wiederfinden, können wir die Standardtechnik, die wir in der Aquatechnik einsetzen, hier nicht 1:1 umsetzen. Weltweit sind viele Kreislaufanlagen an zu hohen Energiekosten gescheitert. Bisher rentierten sich nur Anlagen, bei denen am Ende ein edles Produkt steht, wie zum Beispiel Kaviar in der Störfabrik im vorpommerschen Demmin. Die Anlage in Uetze profitiert von ihrem Niedrigenergiekonzept. Jetzt muss sie noch ihre Industrietauglichkeit unter Beweis stellen. Deshalb ziehen in 3 großen Meerwassertanks seit 2 Jahren 30.000 Wolfsbarsche ihre Kreise. Die Mittelmeerart bringt 4-8 Euro das Kilo. Sie zählt zu den edleren Speisefischen. Jaime Orellana überwacht Wachstum und Gesundheit der Wolfsbarsche in der neuen Kreislaufanlage. Der Wolfsbarsch ist barschartiger Fisch, der eigentlich ziemlich robust ist. Der kann viel ab. Den kann man von einem Salzgehalt von 10-12 Promille, das ist eigentlich Brackwasser, bis Nordatlantik, also 32-33 Promille züchten. Den kann man auch züchten bei 14 Grad oder bei 23. Insofern ist das eigentlich eine sehr attraktive Art, um so Aquakultur zu betreiben. Jaime Orellana ist mit der Wasserqualität sehr zufrieden. Die Wolfsbarsche sind erwartungsgemäß gewachsen, ohne Krankheiten. Der chilenische Biologe verspricht eine hervorragende Fischqualität. Ein Vorteil von einer solchen Anlage ist, dass die standortunabhängig ist. Das heißt also, wir versuchen, die Fische so nah am Konsument zu bringen wie möglich. Das heißt also, ich könnte vor Berlin oder im Raum Frankfurt oder München eine solche Anlage bauen. Das heißt also, dass Fisch oder die Fische, die Sie bei dem Italiener um 14 Uhr essen werden, um 8 Uhr haben noch geschwommen. Und eine solche Qualität und Frische kann keine andere Aquakultur weder in Griechenland noch in Italien oder sonst noch wo anbieten. Die Anlage ließe sich auch mit Dorade, Steinbutt, Seezunge oder asiatischen Arten wie Red Snapper oder Grouper betreiben. Rentabel ist sie nur, wenn Fischgewinne von über 2 Euro das Kilo erzielt werden. Im saarländischen Völklingen will man 2010 eine erste Industrieanlage mit 500 Tonnen Wolfsbarsch jährlich bauen. Meeresfisch aus dem Binnenland. Vor der Küste Schottlands hat der Lachsfarmer Red MacDonald seinen Kontrollgang auf der Steuerungsplattform beendet. Bevor er ans Ufer zurückkehrt, kontrolliert er, ob genug Fischfutter da ist. In riesigen grauen Plastiksäcken lagern kleine braune Pellets. Die bestehen aus Fischmehl und Fischöl, Vitaminen. Vieles aus nachhaltigem Fischfang. Das ist Red McDonald wichtig. Denn Meeresfarmen für Lachs, Dorsch und Co. stehen europaweit in der Kritik, auch wegen ihres Futterbedarfs. 4 Tonnen zermahlener Wildfisch kommen auf 1 Tonne Aquakulturfisch. Das erhöht den Druck auf die Futterfische der Weltmeere. Sandaal, Lodde, blauer Witling und Sprotten werden im Nordatlantik für die Fischmehlproduktion gefangen. Sardinenschwärme vor der südamerikanischen Küste. In manchen Ländern blüht die Raubfischerei. Im Nordatlantik gab es trotz Fangquoten bereits Engpässe bei Sandaal und Lodde. Der Kieler Meeresbiologe Uwe Waller beobachtet das mit Sorge. Muss man sagen, dass zu Recht die Sorge besteht, dass wenn man zum Beispiel zu viel Sandaale fängt, der Sandaal ist der Futterfisch für den Dorsch, dass man dann den Dorschbestand dadurch beeinträchtigt, dass sein Futterfisch aus dem System verschwindet. Die steigenden Bedürfnisse der Aquakultur hinterlassen große Löcher in der Nahrungskette im Meer. Dass dies nicht so weitergehen kann, wissen auch die Futtermittelhersteller. Schon jetzt bekommen sie durch hohe Fischmehl- und Fischölpreise die Engpässe bei Futterfischen zu spüren. Außerdem befinden sich die Konzerne in starker Konkurrenz zu Schweine- und Hühnerfutterherstellern, die ebenfalls große Mengen an Fischmehl verarbeiten. Im dänischen Fischfutterkonzern BioMar ist man mit der Situation bestens vertraut. Das Unternehmen betreibt 6 Fabriken weltweit, von Norwegen bis Chile. Unter starkem Druck und hohen Temperaturen von 120 bis 130 Grad Celsius wird das Fischmehl zu 3 bis 12 mm großen Pellets verpresst und anschließend getrocknet. Danach kommen Fischöl und Vitamine dazu. Regelrechte Energiebomben entstehen, die die Fische doppelt so schnell wachsen lassen wie in der freien Natur. BioMar-Produktmanager Ole Christensen betritt eines der 26 Silos auf dem Fabrikgelände in Brande. Dort türmen sich Berge von sandbraunem Fischmehl. I'm afraid so. Ich befürchte, dass wir in Zukunft mit viel weniger Fischmehl auskommen müssen. Wir arbeiten daran, den Anteil von Fischmehl im Futter zu reduzieren. BioMar leistet sich ein eigenes Technologiezentrum im dänischen Hirtshals. Dort laufen Versuche, Fischmehl partiell durch pflanzliche Proteine zu ersetzen. Welche das sind, da hält sich Ole Christensen bedeckt. Ich bin ziemlich sicher, dass wir künftig mehr pflanzliche Anteile im Fischfutter haben werden. Wir werden es uns nicht leisten können, die extrem hohen Preise zu bezahlen, die möglicherweise auf uns zukommen werden. Das ist auch nicht mehr wirtschaftlich für die Farmer. Im Moment versuchen wir, verschiedene Rohstoffe zu kombinieren. Wir entwickeln ein Fischfutter, das genauso gut, wenn nicht sogar besser ist, als wie wir es heute einsetzen, indem wir deutlich größere Mengen an Ersatzstoffen einsetzen. Bei der Suche nach Ersatzstoffen für Fischöl sind die Futtermittelhersteller weiter. Im Labor bei BioMar stehen neben Fischölproben auch Proben von Raps- und Sojaöl. Bis zu 20-25% ersetzen bereits pflanzliche Öle die Fischöle bei der Pelletproduktion. Raubfische wie Lachs, Forelle und Co. werden zu Vegetariern umerzogen. Wir wissen, dass es voll akzeptiert wird. Und die Fische werden keinen Unterschied im Geruch oder Geschmack feststellen. Es ist uns gelungen nachzuweisen, dass das Wachstum der Fische genauso gut ist, als wenn wir reines Fischöl verwenden würden. Es gibt keine Probleme damit. Nur die Mittelmeerarten wie Wolfsbarsch und Dorade tun sich schwer mit dem pflanzlichen Ölanteil im Futter. Es scheint einfacher zu sein, das Fischöl im Forellen- oder Lachsfutter zu ersetzen als bei den Warmwasserarten. Inwiefern wir das auch bei den Warmwasserarten hinkriegen, wissen wir noch nicht. Fischverarbeitungshalle bei Scottish Sea Farms am Loch Craven. 16 geschlachtete Lachse pro Minute werden von einer Maschine aufgeschlitzt und von Innereien befreit. Computergesteuerte Wagen registrieren das genaue Gewicht der Fische. An langen Fließbändern stehen Frauen und Männer in weißen Kitteln, waschen und verpacken die Lachse in Kisten mit gecrashtem Eis. Die 3 Kilo schweren Edelfische werden als Räucherware oder Filet in ganz Großbritannien vermarktet. Großkunden sind auch Frankreich und Deutschland. Produktmanager John Ray lehnt eine Lachsfütterung auf partiell pflanzlicher Basis ab. Some customers are very keen on maintaining a close to wild diet for the fish which are farmed on their behalf. Einige Kunden legen großen Wert auf eine möglichst naturnahe Ernährung der Zuchtfische. Diesen Kunden ist es wichtig, nicht zu viele Ersatzstoffe im Futter zu haben. Wahrscheinlich wären sie bereit, für eine angemessene Menge an Fischöl im Futter auch einen höheren Preis zu bezahlen. Wahrscheinlich finden Sie auch, dass die gesundheitlichen Vorteile, die höhere Omega-3-Werte im Fisch mit sich bringen, die zusätzlichen Kosten durchaus wert sind. Der Lachs gilt als besonders gesundes Lebensmittel, dank seiner Vielzahl an Omega-3-Fettsäuren, die Herz und Gefäße bei Menschen schützen. Es bestehen Zweifel, dass ein zum Teil pflanzlich gefütterter Lachs genauso gesund ist wie ein mit Fischöl gefütterter Lachs. Der Kieler Meeresbiologe Uwe Waller. Eine Alternative wäre jetzt, diesen Lachs mit normalen pflanzlichen Ölen aufzuziehen und erst im letzten Moment, kurz vor der Ernte, über diese Marinenöle und Fette diese hochwertigen Fettsäuren in das Filet hineinzubringen. Das wird auch gemacht und die Erfolge liegen so bei 50%, 60%, 70%, der sonst 100%, die man erreichen kann, wenn man den Lachs mit Fischölen durchfüttert. Die Aquakultur wird den globalen Eiweißhunger der Welt in Zukunft stillen müssen. Davon ist Uwe Waller überzeugt. Bereits jetzt stamme jeder vierte Fisch, der in der Küche landet, aus einer Aquafarm. Doch wollen die Betreiber bestehen, müssen sie neue Wege gehen. Es gibt nicht nur den Netzkäfig in der Bucht, es wird auch nicht nur die Kreislaufanlage geben, es wird nicht nur die frei flottierenden Hochseekäfige geben, es wird eine Kombination sein. Und wir werden in der Aquakultur hauptsächlich aber an den Ressourcen arbeiten müssen. Und wie können wir diese Aquakultur so gestalten, dass möglichst wenig dieser Stoffe wieder ungewollt in die Umwelt entlassen werden? Fischen im Trüben. Die Zukunft der Meeresfarmen. Von Maren Schibilski. Produktion Axel Scheibchen. Redaktion Christiane Knoll.